seid mir werte Gäste, ich räum euch Au und Ufer ein. Hier bauet eure Hütten und eure Wohnung feste. Hier wollt, hier sollet ihr beständig sein. Vergesset keinen Fleiß, all eure Gaben haufenweis auf diese Fluren auszuschütten.